Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Menos, wir müssen für die EM in Topform sein. Höchste Leistung abrufen und vollste Konzentration. Oh, aber Trainer, wenn wir dann in Paris sind, können wir dann bitte nicht auch mal zu Disneyland? Nein, Lukas, auf gar keinen Fall. Oh, bescheuert, ey. Aber der Özil, der würde doch sogar umsonst reinkommen, ne? Weil die denken, der ist goofy, ne? Lukas, keine Diskussion. Damit wir gewinnen bei der EM, muss es ja nicht nur so auf dem Spielfeld stimmen, sondern auch drumrum. Oder auch untenrum. Manuel Neuer, sag nicht sowas und schon gar nicht mit der Stimme. Ah, ich hab doch gerade hier eine Frauenstimme gehört. Das entgeht einem nicht, wenn man bei den Bayern jahrelang im P1 trainiert hat. Allerdings. Aber vielleicht bin ich ja gar keine Frau, sondern Manuel Neuer, mehr Wissens. Olli, wenn du dich vergnügen willst, dann stör uns bitte nicht bei unserer Besprechung. Ja, da musst du dich halt so an die Müller-Hohenstein ranwerfen. Hä? Und was soll ich zu dir sagen? Lass uns ficken, du blöde Ziege. Olli, wir sind hier in einer Comedy-Sendung. Da darfst du nicht ficken sagen und schon gar nicht zusammen mit Ziege in einem Satz. Ah, warum? Na ja, so, frag mal Jan Böhmermann. Je suis Jürgi.